Europol-Kommissar Meyer, Max Urlacher. Theaterplastiker Sascha Neubeck, Stefan Baumecker. Bankangestellter Müller, Udo Groschwald. Lieblingsvietnamese Li, Ü Fang. Komposition Frank Mehrfort. Ton und Technik Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Anke Beims. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Deutschlandradio Kultur 2016. In dem Krimi, den Sie am nächsten Montag um 21.30 Uhr hören können, wird einer der reichsten Männer der Welt entführt. Der Geiselnehmer fordert 10 Milliarden Dollar. Er weiß von der Existenz einer schwarzen Kasse, aus dem die geforderte Summe sofort und Cash zu zahlen wäre. 10 Milliarden in 100-Dollar-Scheinen, das sind Tonnen Papiergeld. Weltweit werden zeitgleich die 30 reichsten Geldmagnaten entführt. Mit einem Schlag sollen dem globalen Finanzmarkt 300 Milliarden Dollar entzogen werden. Persönliche Motive der Kidnapper scheiden offensichtlich aus. Ich mache Ihnen einen guten Vorschlag, ja? Und welchen? Was auch immer Sie von denen kriegen. Ich lege was drauf. 100.000. Nein, 200.000, sofort. Und ich verzichte auf eine Anzeige, Ehrenwort. Dafür lassen Sie mich hier raus, sofort. Na, was sagen Sie? Es gibt da ein Problem. Welches? Ich arbeite nicht für die Chapmans. Das glaube ich Ihnen nicht. Es ist so. Na gut, das muss nichts ändern. Also was wollen Sie? Wie viel? Was wir fordern? Nun, 10 Milliarden. Sind Sie verrückt? Dollar? Dollar. Sie sind verrückt. Für 10 Milliarden bin ich gerne verrückt. Passen Sie auf, ich gebe Ihnen 1 Million, sofort. Sie verbinden mir die Augen, dann fahren wir zu meiner Bank. Ich heb das Geld ab, gebe es Ihnen und Sie gehen. Ihr Aufwand dürfte sich damit gelohnt haben. Keinesfalls. Sie haben ja schon festgestellt, dass die Organisation dieses Projektes sehr kostenintensiv gewesen sein dürfte. Damit haben Sie absolut recht. Ja gut, 2 Millionen. 10 Milliarden? Ich gebe Ihnen 3 Millionen. Was ist damit? Sie sollten mich nicht für käuflich halten. Ein Kidnapper, der nicht käuflich ist. Jetzt überlegen Sie mal, was Sie mit 3 Millionen alles machen könnten. Sie könnten sich fast alles kaufen. Ein großes Haus, eine Yacht, Frauen. Ich habe bereits mehr als das bei weitem mehr. Was meinen Sie? Wir unterliegen einer simplen Rollenverteilung. Sie sind superreich. Ich hingegen bin nur sehr reich. Was? Mein Vermögen kann mit Ihrem nicht wetteifern, aber es ist sehenswert. Summa summarum liegt es bei 45 Millionen Dollar. Atlantic Zero. Kriminalhörspiel von Stefan Kaluza. Am 15. März um 21.30 Uhr. Bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt bleibt uns noch Zeit für ein musikalisches Geräusch. Wie klingt der Klimawandel? Diese Frage hat sich ein Team aus Künstlern und Wissenschaftlern gestellt. Für Deutschlandradio Kultur haben sie Klimadaten in Klänge umgesetzt. Niederschlag wird über Tropfgeräusche dargestellt, Wind über Rauschen, Sonneneinstrahlung über klingende Saiten, Temperatur über Knistern und Rascheln. Entwickelt wurde die radiophone Klanginstallation von Werner C. und Sukunda Cartadinata gemeinsam mit Katharina Vogt und Thomas Herrmann. Hören Sie nun, wie das Klima in Nordeuropa klingt.